So spannend wie heute das Internet oder der Sport, war für die Menschen der späten Antike die Religion. Und nichts hat sie so fasziniert wie die Abenteuer der Wüstenväter. Wandereremiten und Säulenheilige, Höhlenasketen und Weidemönche. Zu Tausenden waren sie hinausgezogen in die Wüsten Ägyptens und Syriens, um den Urwunsch aller Menschen wahrzumachen, secum esse, bei sich selber sein. Die Geschichte der Wüstenväter ist Europas klassische religiöse Unterhaltung. Keiner kann sie besser erzählen als Hans Konrad Zander, ehemaliger Dominikaner und Sternreporter. In seinem jüngsten Buch mit dem Titel »Als die Religion noch nicht langweilig war«, nimmt Zander seine Leser mit auf eine höchst vergnügliche und anregende Zeitreise zu den Anfängen des Mönchtums und damit der abendländischen Kultur. Für Geist und Zeit liest Hans Konrad Zander nun ausgewählte Passagen aus seiner Geschichte der Wüstenväter. Darin geht es um den heiligen Antonius, dem Pionier der Wüstenväter. Wie es denn komme, fragt Montalembert, dass ihn, einen liberalen Menschen des 19. Jahrhunderts, das antike Abenteuer der Wüstenväter genauso packe und bewege wie einst die griechischen und römischen Zeitgenossen. Und ergibt sich eine paradoxe Antwort. Dieses Leben der Einsamkeit und der Askese, dem Anschein nach so ganz im Widerspruch zu allen Neigungen des Menschen, hat nichtsdestoweniger seine Wurzeln in der menschlichen Natur. In einem bestimmten Moment seines Lebens hat jeder wohl diesen geheimnisvollen und mächtigen Zug zur Einsamkeit in sich gefühlt. Ich und du und alle Menschen, wir sind einander verbunden durch die denkbar stärksten Bande. Das sei eben nur aus christlicher Sicht richtig. Ist die Rechtsprechung zur Verfassung nicht eindeutig? In der Biotechnologie- und Ethikdebatte des Bundestages vom 31. Mai 2001 ist das zumindest angedeutet worden, und zwar von Bundeskanzler Gerhard Schröder, der wohl, um sich aus diesem Anlass zu einem Teil des Volkes zu machen, auf seinem Abgeordnetensitz Platz genommen hatte, dann das schon fast routinemäßige Bekenntnis zur unantastbaren Menschenwürde abgab, um sogleich die Frage hinzuzufügen, was das denn im Einzelnen heiße. Streiten werde man darüber, und als wenn der Ausgang dieses Streits noch völlig offen und durch nichts vorentschieden sei, wies er auf entsprechende Äußerungen des Altbundespräsidenten Roman Herzog und der amtierenden Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts hin, dass dieses Gericht mit der Frage des Embryonenschutzes noch gar nicht direkt beschäftigt worden sei und kein Urteil gesprochen habe. Das ist nicht richtig. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen zur Abtreibung dem ungeborenen, sich im Mutterleib entwickelnden Leben, also auch dem Embryo, den uneingeschränkten Schutz der Verfassung zugesprochen und ausdrücklich festgestellt, Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Das Lebensrecht des Ungeborenen darf nicht, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit, der freien, rechtlich nicht gebundenen Entscheidung eines Dritten, und sei es selbst die Mutter, überantwortet werden. Gerhard Schröder und ähnlich Argumentierende wollen sich, wenn sie die Ungeklärtheit der verfassungsrechtlichen Lage behaupten, die Tatsache zunutze machen, dass das Bundesverfassungsgericht in seinen Abtreibungsentscheidungen vom im Mutterleib befindlichen Embryo gesprochen hatte, während es doch gegenwärtig bei der künstlichen Befruchtung und Untersuchung, gegebenenfalls auch Vernichtung oder Verwertung des Embryos für irgendwelche Zwecke darum gehe, dass dieser sich noch gar nicht im Mutterleib befinde. Ernst Bender, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und sein Kollege Ernst Wolfgang Böckenförde vertreten die Auffassung, dass nach der Logik der Abtreibungsurteile die Schutzgarantie des Grundgesetzes sich auch auf den Embryo außerhalb des Mutterleibes erstrecke. Ich halte das für richtig. Dass die Verschmelzung von Samen und Eizelle nach draußen verlegt wird, ist ein rein technischer Vorgang. Wenn eine solche Technik, die sich in Zukunft vermutlich noch weiter ausbreiten wird, die Folge hätte, dass der für das heranwachsende Leben geltende Schutz entfiele, dann wäre unsere Verfassung in einem entscheidenden Punkt ausgehebelt. Dann müssten wir uns eine neue Verfassung für das Zeitalter der Gentechnik schreiben. Dann brauchte man über all die schönen Dinge, die aus der Forschung mit embryonalen Stammzellen kommen sollen, gar nicht mehr zu reden. Dann könnte man diese begehrten Zellen aus dem Embryo gewinnen, den dergestalt ausgeschlachteten Embryo entsorgen und könnte forschen, um Mittel gegen Krankheiten aller Art zu finden und Ersatzteile für defekte menschliche Organe. In der Debatte um diese Zukunftsperspektiven der Forschung wird von Kritikern darauf hingewiesen, dass die angepeilten Ergebnisse solcher Forschung doch sehr ungewiss seien, es jedenfalls noch sehr lange dauern würde, bis man vielleicht zu den gewünschten Ergebnissen käme. Schon diese Ungewissheiten sprechen gegen die Forschung mit embryonalen Stammzellen. Das ist nicht richtig. Wenn man diese Zellen unbesorgt benutzen könnte, wenn die Verfassung es nicht verböte, dann spräche im Grundsatz nichts gegen diese Forschung, deren Freiheit ja auch durch die Verfassung garantiert ist. Dann wäre allenfalls zu entscheiden, in welchem Umfang solche Forschung von der Allgemeinheit zu finanzieren wäre. Ob aber wirklich dabei herauskäme, was die Protagonisten sich und uns davon versprechen, Heilung und Heil und ein noch längeres Leben, das wäre ohne Bedeutung. Die Freiheit der Forschung umfasst auch das Nichts an Ergebnissen. Es kommt allein darauf an, ob diese Forschung dort ihren Ausgangspunkt nehmen darf, wo sie es nach vielfacher Bekundung am liebsten täte, nämlich bei dem menschlichen Embryo. Das ist zu verneinen. Die Gentechnikdebatte des Bundestages brachte noch ein weiteres, schon kurioses Argument hervor, das darauf zielte, Leben und Würde des Menschen zu trennen. Es war der FDP-Abgeordnete und frühere Justizminister Schmidt-Jorzig, der, natürlich nicht ohne die Unantastbarkeit der Menschenwürde wenigstens zu zitieren, einen Unterschied zu konstruieren versuchte zwischen Lebensschutz und Würdeschutz. Mit der Konsequenz, dass der menschliche Embryo zwar unter Lebensschutz steht, nicht aber den Schutz der Menschenwürde genießt. Seine wenig stringente Ausführung reicherte er noch mit einem Seitenhieb gegen Bundespräsident Johannes Rau an, dem er, ohne ihn direkt zu nennen, vorwarf, vom hohen Podest herab die Verfassungskeule zu schwingen und so eher für Verwirrung als für Klarheit zu sorgen. Das Protokoll vermerkt an dieser Stelle Beifall bei der FDP. Dass auch der Abgeordnete Gerhard Schröder dem FDP-Kollegen Schmidt-Jorzig ausdrücklich zustimmte, lässt nur den Schluss zu, dass er sich hemmungslos Stimmen zusammensucht, die, warum und mit welchem Gewicht auch immer, ihn in seinem erkennbaren Ziel unterstützen, den Weg für eine möglichst umfassende Gentechnik und Biotechnologie in Deutschland freizumachen. Was Schmidt-Jorzig und Schröder sagen, bedeutet, die Menschenwürde ist unantastbar, das Menschenleben aber nicht. Hier kann abgewogen und eingeschränkt werden. Auf der einen Seite der nicht implantierte, sozusagen im freien Raum schwebende Embryo, da die Möglichkeit, ihn zum Ausgangspunkt für die Heilung schwerster Krankheiten zu benutzen. Unser Recht kennt die Abwägung von Leben gegen Leben. In Notwehr kann jeder in seinem Leben Bedrohte einen Angreifer straffrei töten. Der Polizist kann im äußersten Notfall töten, um einen Unschuldigen zu retten. Vom Soldaten wird der Einsatz seines Lebens im Überlebensinteresse der Gemeinschaft erwartet. Um einen Noteinsatz vergleichbarer Art handelt es sich bei dem im Reagenzglas befindlichen Embryo nicht. Weder ist es vorstellbar, dass er sich aus eigenem Antrieb irgendeinem Krankheitsbild entgegenwirft oder sich für irgendeine Gewebekultur opfert, noch darf ihm irgendein Dritter, um mit dem Verfassungsgericht zu sprechen, nicht einmal die eigenen Eltern ein solches Opfer abfordern. Selbst wenn man dem unrichtigen Gedanken zustimmte, der außerkorporale Embryo wäre nur in seinem Leben, nicht aber in seiner Menschenwürde geschützt, bringt der Schmidt-Jorzig-Schrödersche Denkansatz nichts. Gerhard Schröder hebt als sein Hauptinteresse an der Gentechnik heraus, dass mit ihrer Hilfe neue Medikamente und neue Behandlungen entwickelt werden könnten, mit denen, so sagte er in der Debatte, schwerste bisher nicht heilbare Krankheiten unter Umständen geheilt oder gelindert werden könnten. Der folgende Satz lautete: Sicherlich ist die religiös motivierte Position zu respektieren, die das Schicksal von Schwerstkranken und Patienten, die zum Beispiel an Krebs, Alzheimer, Parkinson, Mukoviszidose oder an einer anderen Krankheit leiden, als bedauerlich, am Ende aber unabänderlich empfindet. Ich weiß nicht, woher Gerhard Schröder das hat. Das heißt, was ihn zu der Unterstellung berechtigen könnte, es gäbe in unserer Zeit und in unserem Land eine religiöse Position, die das Schicksal von Schwerstkranken lediglich als bedauerlich bezeichnete und sich nicht dafür einsetzte, ein solches Schicksal zu bekämpfen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat erst kürzlich ein Positionspapier herausgegeben, in dem es heißt: Der christliche Glaube stellt Menschen mit Behinderungen, Krankheiten und Benachteiligungen in den Mittelpunkt. Wo es möglich ist, sind Krankheiten zu heilen. Deshalb ist medizinische Forschung geboten. Leid darf man im Namen Jesu nicht verherrlichen. Die Deutsche Bischofskonferenz äußerte sich mit dem eindeutigen Hinweis, im Hinblick auf den ethisch gebotenen Gesundheitsschutz wäre es unverantwortlich, auf die durch die Gentechnik eröffneten neuen Möglichkeiten der Herstellung von Arzneimitteln zu verzichten. Der evangelische Landesbischof von Berlin und Brandenburg, Wolfgang Huber, hat sich anlässlich des Kirchentages in Frankfurt ganz ähnlich geäußert. Forschung sei im christlichen Glauben selbst angelegt. Auch Genforschung lehne die evangelische Kirche nicht ab. Bedenken habe sie aber gegen bestimmte Methoden, etwa die verbrauchende Embryonenforschung und auch die Präimplantationsdiagnostik. Der gute Zweck des Heilens heilige nicht alle Mittel. Diese Position, so fügte Huber hinzu, stelle übrigens keine kirchliche Sonderlehre dar, sondern entspräche der Rechts- und Verfassungslage. Das ist zutreffend. Gerade weil aber den Stimmen der Kirchen in Fragen von Ethik und Moral traditionell viel Gewicht zukommt, versuchen die Gentechnik-Maximalisten, diese Stimmen zu mehr oder weniger unbedeutenden Sondervoten herabzustufen. Dass unsere Verfassung von einem christlichen Menschenbild bestimmt sei und der Mensch Ebenbild Gottes, wird als eine zwar mögliche, aber nicht tragfähige Konstruktion abgetan. Man weist darauf hin, dass wir doch einen weltanschaulich neutralen Staat hätten. Den haben wir, aber das bedeutet nur, dass der Staat alle Bekenntnisse als gleichrangig zu behandeln hat, dass keine Religion bevorzugt und keine benachteiligt werden darf, alle hingegen vom Staat zu schützen sind, sogar durch das Strafrecht. Dass keine Staatskirche besteht, besagt keineswegs, Gott wäre aus unserer Rechts- und damit auch Werteordnung getilgt. Die Präambel unseres Grundgesetzes beginnt mit den Worten: Das deutsche Volk habe sich im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen die dann folgende Verfassung gegeben. Renommierte Kommentatoren unseres Grundgesetzes weisen darauf hin, dass das in der Menschenwürde Garantie und in den Grundrechten zum Ausdruck kommende Menschenbild entwicklungsgeschichtlich aufs engste mit dem Christentum verbunden sei. Wörtlich: Die Grundlage für die besondere Würde jedes Menschen ist nach dem Alten und Neuen Testament der Umstand, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist. Daraus erwächst ihm auf Erden ein unverfügbarer Eigenwert, weshalb der Mensch nie zum bloßen Objekt oder Instrument gemacht werden darf. Beim Verbot der neonazistischen Sozialistischen Reichspartei verwendete das Bundesverfassungsgericht 1952 die Formel, der Mensch habe in der Schöpfungsordnung einen eigenen, selbstständigen Rang. Gott, göttliche Schöpfungsordnung und der Mensch als Ebenbild Gottes sind also Kategorien unserer verfassungsrechtlichen Ordnung, auch wenn diese noch aus anderen Quellen wie dem aufklärerischen Humanismus gespeist ist. Als nach der Wiedervereinigung die Präambel der veränderten Situation angepasst wurde, wollten einige bei dieser Gelegenheit auch Gott streichen. Aber Gott blieb uns erhalten, ob es den Atheisten nun gefällt oder nicht. Was bedeutet unsere Gottebenbildlichkeit nun für die nicht in unmittelbarer Zukunft liegenden, vielleicht auch nur hypothetischen Konsequenzen der Gentechnik? Welche Gefahren drohen uns, wenn wir etwa um ökonomischer Chancen willen nicht die Kraft aufbringen, Nein zu sagen zu allem, was nach gegenwärtiger Rechtslage als verfassungswidrig gelten muss? Setzt sich auch bei uns langsam aber sicher die Vorstellung durch, der Mensch müsse nicht nur von Gebrechen geheilt, sondern überhaupt verbessert, quasi neu erfunden werden, um gewachsenen Ansprüchen zu genügen? Der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin sieht die Hauptgefahr für eine Gesellschaft, in der der gentechnisch perfektionierte Mensch zum Standard geworden ist, darin, dass die nicht geklonten und nicht maßgeschneiderten Menschen, vor allem die Behinderten, als mangelhafte Produkte abgelehnt würden. Wenn dies geschieht, fährt er fort, könnten wir das kostbarste Geschenk überhaupt verlieren, die Fähigkeit des Menschen zur Empathie. Empathie mit dem Mitmenschen bedeutet, dass wir seine Verletzlichkeit, seine Schwächen und sein Leiden, aber auch seinen einzigartigen Kampf um Behauptung seiner Menschlichkeit mitfühlen und miterleben. Für Rifkin, den Mann der Wirtschaft, erwächst aus dem Teufelspakt des Klonens die sehr reale Gefahr, unsere Humanität zu verlieren. Vielleicht verlieren wir aber noch mehr, nämlich unsere Fähigkeit, überhaupt in Gesellschaft miteinander leben zu können. Als der Ahnherr unserer modernen Demokratie, Jean-Jacques Rousseau, nach den Grundbedingungen des Zusammenlebens suchte, erforschte er, wie er es in einem schönen Bilde sagte, sozusagen den Embryo des Menschengeschlechtes und fand in den Prinzipien Selbsterhaltung und Mitleid die ursprünglichsten und einfachsten Äußerungen der menschlichen Seele. Aus dem Mitleid des natürlichen Menschen erwachsen die gesellschaftlichen Tugenden Großmut und Milde, Menschlichkeit gegenüber dem Schwachen und Schuldigen. Was hält uns zusammen, wenn von unseren beiden Grundtrieben nur noch der der Selbsterhaltung übrig bleibt? Und was bliebe dann von dem schönen und hoffnungsvollen Gedanken, der Mensch sei das Ebenbild Gottes? Wenn wir uns ins Genlabor begeben, dann nehmen wir Gott mit. Denn wie soll er bleiben, was er ist, wenn wir nicht mehr sind, wie er uns dachte? Und wie dachte er uns? Wie verhält sich das Ebenbild zum Bild? Nur wenig niedriger als Gott ist der Mensch, sagt der Psalmist. Der Theologe Heinz Zarnd leitet daraus ab, gerade seine Gottebenbildlichkeit macht den Menschen zu einem Risiko für den Menschen und seine Mitgeschöpfe. Denn mit ihr hat er zugleich die Fähigkeit erhalten, zum Rebell zu werden, sich gegen Gott zu stellen und ihm die Welt aus der Hand zu nehmen, um sie sich selber untertan zu machen. Wen das beunruhigt, dem empfehle ich zur Lektüre das Buch Hiob, jenes grandiose Zwiegespräch zwischen Mensch und Gott, Ebenbild und Bild, in dem die Positionen wieder zurechtgerückt werden und dem zunächst demütigen, dann sich immer mehr in sein Recht haben festbeißenden, Gott anklagenden Menschen die unermessliche Größe und Erhabenheit der Schöpfung entgegengestellt wird. Gott mit uns ins Genlabor, die Heilsversprechungen der Biomedizin. Sie hörten eine Sendung von Werner Hill. Radio 3, Glaubenssachen. Am kommenden Sonntag: Stark ist nur, wer Schwache achtet. Eine alte Weisheit neu beleuchtet.